124. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ob das Gute durch die Sinne oder den Verstand erfasst werde. Mancherlei Lehren der Alten vermag ich dir zu enthüllen, wenn du nicht fliehst und den Sinn den geringeren Sorgen verschließest. Du fliehst aber nicht, und keine Feinheit der Untersuchung schreckt dich ab. Es ist der Schärfe deines Geistes nicht angemessen, nur das Große zu verfolgen, so wie ich es billige, dass du alles auf irgendeinen Nutzen zurückführst und dann erst Anstoß nimmst, wenn mit der größten Feinheit nichts ausgerichtet wird, und dass dies auch jetzt nicht stattfinde, dafür will ich Sorge tragen. Es fragt sich, ob wir durch die Sinne oder durch den Verstand das Gute auffassen. Mit dieser Frage ist der Satz verknüpft, dass bei den sprachlosen Tieren und den Kindern von einem Gute nicht die Rede sein könne. Wer dem Vergnügen die höchste Stelle einräumt, der urteilt, dass das Gute ein Gegenstand der Sinne sei. Wir dagegen, die wir jene der Seele zuteilen, machen dasselbe zu einem Gegenstand des Verstandes. Wenn die Sinne über das Gute urteilten, so würden wir kein Vergnügen verwerfen, denn keines ist, das nicht einladet und ergötzt. Und umgekehrt würden wir mit Willen keinem Schmerz uns unterziehen, denn keiner ist, der nicht den Sinnen wehe täte. Außerdem würden diejenigen keinen Tadel verdienen, welchen das Vergnügen über alles geht und deren größte Furcht der Schmerz ist. Allein wir tadeln diejenigen, die dem Gaumen und der Wollust zugetan sind, und verachten jene, die aus Furcht vor dem Schmerz etwas männlich zu wagen nicht imstande sind. Wie kann aber von einem Fehler die Rede sein, wenn sie den Sinnen, das heißt den Richtern des Guten und Übeln, gehorchen? Denn diesen habt ihr über Begehren und Fliehen die Entscheidung übergeben. Aber freilich, die Vernunft ist darüber gesetzt, wie das Leben, die Tugend, das sittlich Gute und so auch das Gute und Üble beurteilt werden solle. Denn bei jenen wird dem schlechtesten Teile das Urteil über den Bessern übertragen, so dass die Sinne, die so unzulänglich und stumpf und bei dem Menschen schwächer sind als bei den andern Tieren, den Ausspruch über das Gute tun. Wie wenn einer das Kleine, anstatt mit den Augen, durch Betasten unterscheiden wollte, und die Augen wären zudem die feinste und schärfste Kraft, um das Gute und Üble zu unterscheiden. Du siehst, in welcher Unkenntnis des Wahren sich derjenige befindet und wie er das Erhabene und Göttliche zu Boden wirft, bei welchem die Betastung über das höchste Gut und Übel urteilt. Wie jede Kunst und Wissenschaft, sagt man, etwas Sichtbares und sinnlich Wahrnehmbares haben muss, aus dem sie entspringt und erwächst, so nimmt das glückliche Leben seinen Ausgang und Anfang von Sichtbarem und solchem, was unter die Sinne fällt. Ihr selbst behauptet ja, dass das glückliche Leben von Sichtbarem seinen Anfang nehme. Wir behaupten, dass dasjenige glücklich mache, was der Natur gemäß ist, was aber der Natur gemäß sei, das liegt am tage und ist sogleich klar sowie was vollkommen sei was der natur gemäß ist und sogleich dem neugeborenen zu theil wird von dem sage ich nicht daß es gut sondern daß es ein anfang des guten sei du theilst das höchste gut das vergnügen der kindheit mit so daß der mensch bei seiner geburt mit demjenigen anfängt wozu der vollendete mann gelangt du setzest den gipfel an die stelle der wurzel wollte einer sagen daß jenes im mutterschoße verborgene im geschlechte noch nicht unterschiedene zarte und unfertige und formlose geschöpf bereits im besitze eines gutes sei so wäre kein streit daß er irre allein wie wenig Unterschied ist zwischen dem, der soeben das Leben erhält, und dem, der noch die verborgene Last des Mutterleibes ist. Was das Verständnis von Gut und Übel betrifft, so sind beide gleich reif, und solange der Mensch noch Kind ist, so ist er für das Gute so wenig empfänglich als ein Baum oder ein sprachloses Tier. Warum ist aber im Baume und im sprachlosen Tiere nichts Gutes? Weil auch keine Vernunft in ihnen ist. Darum ist auch im Kinde nichts Gutes, denn auch diesem fehlt die Vernunft. Zum Guten wird es dann gelangen, wenn es zur Vernunft gelangt sein wird. Es gibt unvernünftige lebende Wesen, es gibt noch nicht Vernünftige, es gibt Vernünftige, aber Unvollkommene. In keinem von diesen ist das Gute. Die Vernunft bringt es mit sich. Was ist also für ein Unterschied zwischen den genannten Wesen? In dem, welches keine Vernunft hat, wird das Gute nie sein. In dem, welches noch keine Vernunft hat, kann es zu dieser Zeit nicht sein. In dem, welches die Vernunft hat, aber unvollkommen ist, kann zwar das Gute sein, aber ist nicht. Ich meine es so, mein Lucilius, das Gute findet sich nicht in jedem Körper, nicht in jedem Alter und ist von der Kindheit so weit entfernt, als das Letzte von dem Ersten und als das Vollendete vom Anfang. Daher ist es auch nicht in dem zarten, soeben sich gestaltenden Körperchen. Wie könnte es in ihm sein, so wenig als in dem Samen? Wenn du sagst, wir kennen etwas Gutes am Baume und an der Saatfrucht, so ist dies nicht in dem ersten Schoß, der herausgetrieben, soeben den Boden durchbricht. Es ist etwas Gutes am Weizen, dieses ist noch nicht im saugenden Halme, noch wenn sich die weiche Spitze aus der Hülse hervordrängt, sondern wenn der Sommer und die gehörige Reife die Frucht gekocht hat. Wie jede Natur ihr Gutes nur hervorbringt, wenn sie vollendet ist, so ist auch das Gute am Menschen nur dann in dem Menschen, wenn die Vernunft in ihm vollendet ist. Was ist aber dieses Gute? Ich will es sagen, eine freie, ungebeugte Seele, die sich andere Dinge unterwirft, aber keinem sich selbst. Dieses Gutes ist die Kindheit so wenig fähig, dass das Knabenalter es nicht hofft, das Jünglingsalter mit Unrecht hofft. Das Alter darf sich Glück wünschen, wenn es durch langes und anhaltendes Streben dazu gelangt ist. Verhält es sich also, so ist das gute auch nur mit dem verstande zu erfassen. Du hast gesagt, wird eingewandt, daß etwas gutes am baume und an der pflanze sei, so kann auch etwas gutes am kinde sein. Ein wahres gut ist weder in den bäumen noch in den sprachlosen tieren. Das, was in ihnen gut ist, heißt nur uneigentlich gut. Was ist es, sagst du? Das, was der Natur eines jeden gemäß ist. Das Gute kann dem sprachlosen Tiere auf keine Weise zukommen. Es gehört einer glücklicheren und besseren Natur an. Nur da, wo die Vernunft Raum hat, findet sich das Gute. Es sind diese vier Naturen, des Baumes, des Tieres, des Menschen und Gottes. Die beiden letzteren, welche vernünftig sind, haben die gleiche Natur und sind nur darin verschieden, dass der eine unsterblich, der andere sterblich ist. Bei diesen nun vollendet das Gute des einen, nämlich Gottes, die Natur. Und das Gute des andern, nämlich des Menschen, die Bemühung. Das Übrige, welchem die Vernunft fehlt, ist nur in seiner eigenen Natur, nicht in Wahrheit vollkommen. Denn erst dasjenige ist vollkommen, was in Beziehung zur ganzen Natur vollkommen ist. Die ganze Natur aber ist vernünftig. Das Übrige kann in seiner Art vollkommen sein. In einem Wesen, in dem kein glückliches Leben sein kann, kann auch das nicht sein, wodurch ein glückliches Leben hervorgebracht wird. Ein glückliches Leben aber wird durch Güter hervorgebracht. Im sprachlosen Tiere ist nichts, wodurch ein glückliches Leben hervorgebracht wird. Also ist im sprachlosen Tiere nichts Gutes. Das sprachlose Tier nimmt durch die Sinne das Gegenwärtige wahr. Des Vergangenen erinnert es sich, wenn dasjenige eintritt, wodurch der Sinn gemahnt wird. Wie das Pferd sich des Wegs erinnert, wenn es an den Anfang desselben gebracht wird. Im Stalle hat es keine Erinnerung des Wegs, auch wenn es ihn noch so oft betreten hat. Die dritte Zeit aber, das heißt die Zukunft, ist den sprachlosen Tieren versagt. Wie kann man nun die Natur von solchen Geschöpfen für vollkommen halten, welche nicht den Gebrauch der vollen Zeit haben? Denn die Zeit besteht aus drei Teilen der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Den Tieren ist nur die kürzeste im Vorübergehen verliehen, die Gegenwart. Der Vergangenheit erinnern sie sich selten, und nur durch das Entgegentreten des Gegenwärtigen wird die Erinnerung zurückgerufen. Das Gute einer vollkommenen Natur kann also nicht in einer unvollkommenen Natur sein. Oder wenn es einer anderen Natur zukommt, so kommt es auch den Pflanzen zu. Und ich leugne nicht, dass die sprachlosen Tiere zu dem, was ihrer Natur gemäß zu sein scheint, starke und heftige Triebe haben. Allein sie sind ungeordnet und regellos. Niemals aber ist das Gute ungeordnet oder regellos. Wie nun, sagst du, ist die Bewegung der Tiere unordentlich und planlos? Ich würde sagen, dass sie es sei, wenn ihre Natur der Ordnung fähig wäre. Nun aber bewegen sie sich nach ihrer Natur. Denn unordentlich ist, was bisweilen auch in Ordnung sein kann. Ängstlich ist, was ohne Sorgen sein kann. einen fehler hat nur derjenige, der die tugend haben kann. Die sprachlosen tiere haben eine solche bewegung nach ihrer natur. Allein damit ich dich nicht lange aufhalte, auch das sprachlose tier wird nicht ohne alles gute, ohne alle tugend, ohne alle vollkommenheit sein. Allein weder das Gute noch die Tugend noch die Vollkommenheit wird ihm unbeschränkt zukommen, denn dies wird nur den vernünftigen Wesen zuteil, welchen es gegeben ist, das Warum, wie fern und wie zu wissen. So ist das Gute nur in demjenigen Wesen, in dem Vernunft ist. Wozu nun diese Untersuchung diene, fragst du, und was sie deiner Seele nützen könne? Ich sage, sie übt und schärft sie und hält sie, da sie stets etwas tun will, bei einer löblichen Beschäftigung fest. Es nützt aber auch dasjenige, was den, der zum Schlechten eilt, aufhält. Allein, ich sage weiter, auf keine Weise kann ich dir mehr nützen, als wenn ich dir zeige, was für dich das Gute ist, wenn ich dich von den sprachlosen Tieren absondere und dich neben Gott stelle. Warum, frage ich, nährst und übst du die Kräfte des Körpers? Zahmen und wilden Tieren hat diese die Natur in größerer Stärke verliehen. Warum pflegst du deine Schönheit? Wenn du alles getan hast, so wirst du von sprachlosen Tieren an schöner Gestalt übertroffen werden. Warum schmückst du dein Haar mit so großer Sorgfalt? Wenn du es nach der Weise der Parther fliegen lässest oder nach der Weise der Germanen aufbindest oder, wie die Skythen pflegen, ausbreitest, bei jedem Pferde wird eine dichtere Mähne fliegen, an dem Nacken des Löwen eine schönere emporstehen. Wenn du dich auf Schnelligkeit einübst, du wirst dem Häschen nicht gleichkommen. Willst du das beiseite lassen, worin du besiegt werden musst, da dein Streben auf Fremdes gerichtet ist, und zu deinem Gute zurückkehren? Welches ist dieses? Was anders als eine geläuterte und reine Seele, welche Gott nacheifert, über das Menschliche sich erhebt und nichts von dem Ihrigen außer sich setzt. Du bist ein vernünftiges Wesen. Was ist also gut in dir? Die vollkommene Vernunft. Diese rufe du zu ihrem Ziele, soweit sie immer wachsen kann. Dann halte dich für glücklich, wenn dir aus dir selbst jede Freude erwächst, wenn du unter dem, was die Menschen an sich reißen, wünschen, bewachen, nichts findest, was du, ich sage nicht, lieber wolltest, sondern was du wolltest. Ich will dir eine kurze Formel geben, nach welcher du dich messest, nach welcher du abnehmest, inwieweit du schon vollkommen seiest. Dann wirst du haben, was dir gehört, wenn du einsiehst, dass die Unglücklichsten glücklich seien. Ende von Briefe Epistulae Morales ad Lucilium von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von August Pauli und Adolf Haag.